Pfeffergurken und Gnosis von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 5. Erfahrung. Sich wieder seinen eigenen Gedanken überlassend, schwelgte Herr S. über die Vorzüge seiner vielgeliebten Pfeffergurken. Leicht säuerlich im Geschmacken, nicht so süß, etwas scharf, heiß begehrt, aber am besten doch kalt genossen. Das waren sie, seine Pfeffergurken. Anders als es sich nämlich bei Oliven verhielt, die man ja bekanntlich erst ab einem gewissen Alter zu schätzen wisse, besaßen Pfeffergurken wohl bloß für die wenigsten Menschen einen Reiz. Es gab nur die Extremen. Entweder man liebte sie, oder man könne auf sie verzichten. Dazwischen gibt es nichts. Für Herrn S. jedenfalls gehörten sie, schon so lange er zurückzudenken vermochte, zu seinen Lieblingssnacks. Ihm war wohl bewusst, dass er nicht einfach so auf sie verzichten könne. Aber das wollte er auch gar nicht. Plötzlich und unerwartet war der Zeitpunkt seiner größten Niederlage gekommen. Der für ihn ultimative Moment und üblicherweise auch schönste in Gang 8 wurde zu seinem ureigenen Waterloo. Gelesen von Schalkmar. Auku sukitoru kono hada o asu wa ai no tame sasagemasu.